Zeit, Erika. Eins von hunderttausend kleinen Bienelein wird so schwer, Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, sanfter Duft entströmt im Blütenkleid. Und das heißt Erika.